Die zwei Tannenbäume der heiligen Aurelia-Kirche in Straßburg. Ein Waisenkind wohnte mit seiner Großmutter in einem baufälligen Haus. Die Oma brachte viele Opfer, damit der Junge genug zu essen hatte. Gegen Weihnachten wollte er ein wenig Geld verdienen. Deshalb ging er in den Wald, um zwei kleine Tannen zu fällen und sie dann zu verkaufen. Nach mehreren Absagen war er traurig und müde. Er versuchte sein Glück vor einem Haus, als ein großer Teufelskerl plötzlich die Tür öffnete und ihn fragte, was er wolle. Der Junge senkte demütig den Blick, aber er hatte einen wunderschön geschmückten Tannenbaum, drei brave Kinder, die tanzten und sangen, sowie eine gebratene Gans erblickt. Er sagte leise, dass er dem Mann seine zwei kleinen Tannen verkaufen wolle. Jedoch verstand er, dass es zwecklos war, der Tannenbaum in diesem Haus war nämlich so prächtig. Der große, bärtige Mann war Meister Heidel, der Verwalter der Baumschulgärtner. Er verkaufte allen reichen Leuten der Stadt die schönsten Tannen. Er lachte den Jungen aus und schlug die Tür zu. Aber er hörte eine Stimme, die ihn daran mahnte, dass Gott ihm Kraft, Gesundheit und Glück gegeben hatte. Sonst könnten seine eigenen Kinder auch kümmerliche Tannen anbieten, die niemand möchte. Also rief er den Jungen zurück und gab ihm eine schöne goldene Lilie. Am Weihnachtstag stellte Frau Heidel die zwei kleinen Tannen vor das Haus. Ihre Kinder pflanzten sie hinter die heilige Aurelia-Kirche, in der viele Menschen versammelt waren. Früher war auf einem der Fenster eine schöne Taube zu sehen. Alle waren überrascht, als sie sich davon löste und zu Heidel flog, sich auf seine Brust setzte und sagte, »Schaut auf den Mann, der sich daran erinnert hat, dass man armen Kindern gegenüber sehr gütig sein muss«, denn unser Retter war der Sohn eines Armen. Er wurde in einem Stall geboren, weil er überall verstoßen wurde. Dann bat die Taube die Gläubigen, ein Wunder hinter der Kirche zu betrachten. Zwei Tannen, die so groß wie zwei Türme waren, ragten in den Himmel. Das Waisenkind wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann, arbeitete mit Meister Heidel zusammen, heiratete seine Tochter und wurde selbst Verwalter der Baumschulgärtner. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.